Einheit 11. Kleidung und Wetter. 1. Wörter in Paaren lernen. Sprechen Sie laut nach. Die Hose oder die Jeans? Lieber die Jeans. Einen Rock oder ein Kleid? Lieber ein Kleid. Das Top und das T-Shirt? Ja, das Top und das T-Shirt. Das Hemd und der Anzug? Ja, das Hemd und der Anzug. Die Bluse und der Rock? Genau, die Bluse und der Rock. Hemd und Krawatte? Ja, heute Hemd und Krawatte. Der Mantel oder die Jacke? Natürlich der Mantel. Der Pullover und das Jackett? Aber natürlich der Pullover und das Jackett. Orange oder gelb? Lieber orange. Schwarz oder weiß? Schwarz-weiß. Blau oder grün? Blau und grün. Türkis und rosa? Nein, nur rosa. Rot und schwarz? Ja, rot und schwarz. Hellgrün oder dunkelblau? Am liebsten bunt.